Herzlich willkommen beim erotischen Podcast. Heute geht's um Feuchtigkeit. Ja, mir so voll nach Wasser lassen gerade. What a game. What a podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Meisten Berlin Podcast. Irgendwas ist doch immer. Mein Name ist Stefan und hier ist der Mann, der selbst im größten Berliner Großstadtdschummel den Überblick behält. Naja, oder er tut zumindest so. Hier ist René, hallöchen. Ja, hallo und herzlich willkommen da draußen an den digitalen Empfangsgeräten. Heute zur 167. Ausgabe. Irgendwas ist doch immer der Berlin Podcast. Und heute ist der 25.06. Marc prüft das gerade auf seiner Uhr, denn der ist auch mit dabei. Damit hier alles auch seine Richtigkeit hat. Marc, herzlich willkommen. Vielen Dank. Herzlich willkommen auch an euch beide. Ich freue mich sehr, wieder hier zu sein. Es entschleunigt heute. Grüße auch natürlich da draußen an unsere verehrten Zuhörer. Innen und außen. Ich freue mich sehr, dass Sie alle dazugeschaltet haben bei einer weiteren Ausgabe von Biete Unterhaltung, Suche Zuhörer. Und jetzt geht's los, weil wir haben wieder sehr viel Sendung vor der Brust. Und viel zu wenig Zeit. Wie immer. Ich bin ja dafür, dass wir die Ausgabe ein bisschen verlängern, aber das... Ja, 4 Stunden reichen doch, oder? Für eine Folge. Gut, dann gucken wir mal, ob wir heute überhaupt noch Stunde voll bekommen. Ja. Stefan. Was? Was gab's an Kuchen letzte Woche? Genau. Normalen Kuchen, wie immer. Dein Rührkuchen wieder. Mein Rührkuchen, Torte, alles Mögliche. Ich Torte. Okay, bei Torte können wir gerne mal ins Detail gehen. Da zoomen wir mal rein. Was für eine Torte gab es denn? Ich kann mich nicht mehr erinnern. Ich habe so viel Kuchen gegessen. Hast du denn irgendwas anderes erlebt, wenn du dich schon nicht an deinen Kuchen erinnerst? Ja. Ach Mensch, natürlich hast du. Ich habe eine konkrete Frage sogar. Wirklich? Ja, lass uns über Diabetes Typ 2 reden. Nein, und zwar What a Game. What a Game, ja, gutes Stichwort. Fangen wir damit an. Na, auf jeden Fall. What a Game. Marc guckt so komisch. Ja, Marc, immer. Ich bin nicht der Einzige eigentlich, der in deinen WhatsApp-Status reinguckt. Ganz viele machen das. What a Game. Wir hatten ein Event und da muss ich erstmal sagen, vielen Dank an meine Freunde von den Netzhoppers Königs Wusterhausen und ganz speziell Tobi, Stefan und Malte, denn die haben zusammen ein Saisonabschluss-Event organisiert. What a Game. Aha. Und jetzt wollt ihr bestimmt wissen, was das ist. Schon. Ja. Ihr kennt alle Schlag den Raab. Schlag den Star. Ja. Genau. Und, wenn ihn doch mal jemand schlagen würde. Ja. What a Game ist quasi in Berlin ein Ort, wo man quasi als Firmen-Event oder unter Freunden sowas nachspielen kann. Gut organisiert, schöne Spiele. Da geht es um Geschicklichkeit, um Rechnen, um Wissen, Musikwissen, alles mögliche Allgemeinwissen. Und man hat, je nachdem, wie viele Personen man dabei hat, bildet man dann Gruppen. Das können 2 Gruppen sein, können 3 Gruppen oder Teams halt sein. Ne? Gibt den Teams jeweils einen Namen und dann werden ein paar Spielrunden gespielt. Und dafür gibt es halt entsprechend Punkte. Und das hat tierisch Spaß gemacht, muss ich sagen. Und das wird moderiert von jemandem? Das wird moderiert von jemandem. Und der war wirklich, muss ich mal sagen, beeindruckend. Auch sein Namensgedächtnis. Wir haben nur einmal gesagt, wer wir sind. Und er wusste sofort immer, wer wir sind. Stefan, du bist leicht zu begeistern. Ja, ich wollte gerade sagen, endlich mal jemand, der seinen Job macht. Ja, genau. Also da muss ich sagen, du bist bestimmt auch jemand, der applaudiert, wenn der Pilot vernünftig landet. Natürlich nicht, ich fliege ja nicht. Ich mache es im Bus, wenn er die Endstelle erreicht hat. Ja, genau. Genau. Nein, also echt cool, so als Beispiel, was fällt mir da ein, so ein Kugelspiel, wo man so eine Kugel, hat man 6 Löcher zum Beispiel und man muss die Kugel mit solchen Stäben auseinanderziehen. Also das Bild im Kopf? Ja. 2 Stäbe? Man zieht nicht die Kugel mit den Stäben auseinander, sondern man zieht die Stäbe auseinander. Richtig, damit und dann rollt die Kugel und dann muss sie in einem Loch liegen bleiben und es gibt dann Punkte, ne? Dann gab es noch ein Becherspiel, was man auch kennt, wo der Becher auf der Tischkante liegt. Da wurde ordentlich gebechert. Wurde dann mit so einer Schnippbewegung den Becher umdrehen muss. Ich habe gedacht, du spielst Bierpong. Das ist ja so ähnlich, genau. Ja. Also er spielt Kuchenpong. Abgewandelt. Und du musst dann quasi in den Teams, hast du in der Mitte so eine Tic-Tac-Toe-Aufstellung. Und wer den Becher dann umdreht, der kann sozusagen den Becher platzieren. Und dann geht es darum, wer zuerst die 3... 3 in a row. Richtig, ne? Warte, Thorsten, ich habe noch eine andere Frage. Warte, Thorsten, wurde, hast du gesagt. Wurde das aufgezeichnet? Das wurde nicht aufgezeichnet. Stefan. Wurde nicht aufgezeichnet. Ah, schade, das wäre ja noch ein Ding, ne? Ja, ich muss mal gucken. Vielleicht organisiere ich das mal. Das ist dann so die ein nächste Event. Marktlücke. Das sollte man der Marketingabteilung dort mal mitteilen, dass sie extra Geld verdienen könnten, wenn sie das alles irgendwie aufzeichnen und ich glaube, dann als Video zur Verfügung stellen. Die verdienen schon gut Geld. Ja. Ich habe nämlich noch zwei andere Fragen, Ludwig. Ja. Und zwar, wo und was kostet sowas? Oh, ist nicht preiswert. Naja, es wird so, indem ich nehme an, so ein Exit-Game-Preis sein pro Person. Genau, es ist so in dem Bereich. Echt? Ne? Und, so preiswert. Was? Ja, also ich denke 50 Euro pro Nase. Ehrlich gesagt, kann ich es dir jetzt gar nicht sagen, weil ich es ja nicht bezahlt habe. Ah ja. Aber es befindet sich in der Rehwalder Straße. Ah, also ja. Die, in direkter Nähe. Das klingt teuer. Zum S- und U-Bahn auf Warschauer Straße. Ne? Genau in der Szene. Und dort in der 6. Etage. Und die haben auch Spiele draußen auf der Terrasse. Gibt es auch. Ach, dann ist das auf der gegenüberliegenden, nee, warte mal, Rivaler Straße ist doch entlang des ehemaligen Ausbesserungswerks RW. Ja, kennst du den alten Kaisers oder Rewe? Ja. Ja, und genau da gegenüber. Da ist ja so ein Häuschen. Direkt parallel zur Straßenbahnhaltestelle. Ach so, in diesem Neubau, ja. Ja. 6. Etage. Und genau, was noch ein Spiel war so mit wie auf dem Rummel. Ne? Du hast Büchsen und die hast du aus einer gewissen Entfernung mit so richtig coolen Wasserpistolen musstest du die dann abschießen. Ja. Die hatten richtig Power. Wie also lange ging das? 2,5 Stunden waren wir da. Ah, ja. Also wirklich, für das Geld, was wir bezahlt haben, hat sich's, glaube ich, gelohnt. Was habt ihr bezahlt? Fangfrage. Ja. Aber ich glaube, es waren so... Ich will nichts Falsches sagen. Jemand aus meiner Familie war auch da. Jetzt frage ich mich gerade, Jan Rentner, war, was der Kontext gewesen ist, in dem man da privat hingeht. Weil das ist eigentlich eine optimale Sache für Weihnachtsfeier. Firmenfeier, genau. Abschluss von irgendwas. Ah, ja. Ja. Also es ist schon darauf ausgelegt, dass anders dass man damit mit vielen Leuten hinkommt. Ja. Also du kannst jetzt nicht, was weiß ich, da irgendwie nur mit 12 Leuten hinkommen oder so. Also wir waren zu 9 dort, haben 3 Teams gemacht. Aber jetzt warte ich natürlich auf die Frage, ob ich vielleicht gewonnen habe. Ja, hast du? Nein. Hab ich doch gesehen, du hast einen Pokal in der Hand gehabt. Ja, ich habe einen Pokal gekriegt dafür. Du warst also im Gewinnerteam. Richtig. Also hast nicht gewonnen, sondern du warst lediglich im Gewinnerteam. Glück gehabt. Genau, war ich ein Teil des Gewinns. Gesundheit, Marc. Ja, vielen Dank. Eine absolute Empfehlung. Und wie gesagt, ich guck mal... Vielleicht kann ich es nochmal organisieren. Okay, wenn wir das erschöpfend behandelt haben, dann greife ich jetzt mal das Stichwort von René auf, namens Kontext. Ja. Denn ihr da draußen wollt natürlich wissen, was ist denn da bei euch los? Das ist ja wie alle so unruhig. So. Ja, wir haben wieder ein bisschen Atmosphäre auf der Spur, weil wir befinden uns mal wieder draußen. Es ist Sommer. Der 25.06. hätte euch gleich sagen müssen, wenn es im Juni ist, Ende Juni, da ist gutes Wetter, da werden die Jungs wahrscheinlich nicht zu Hause aufnehmen, abends in ihrem Kämmerchen. Nein, wir sind im James June. Mal wieder zum, ich weiß nicht, jetzt glaube 102. Mal. Ja, oder 107. Ich bin mir auch nicht ganz sicher. Na, jedenfalls, ihr haltet uns vermutlich, ob der Wetterkapriolen der vergangenen Tage für besonders mutig. Ja, wir sitzen direkt unter Bäumen und wir wissen, dass es am vergangenen Wochenende sehr viel Holz geregnet hat. Ja, gestern auch. Am Montag auch. Gestern auch, ja. Oder? Und auch am Wochenende. Mhm. Da gab es eine wunderbare Anekdote. Und zwar, naja, was heißt Anekdote? Also, es begab sich zu der Zeit, dass in der Sackstraße, in der ich meine Kleingartenparzelle habe, dort gab es ein Malheur, also ein wirklich richtig dicker Baum, also was weiß ich hier so, jetzt müsste ich schätzen, Durchmesser halber Meter oder so, wurde einfach vom Wind umgeknickt. Was war es, eine Pappel? Ich habe keine Ahnung, aber das war nicht wichtig an der Stelle, sondern schon prima wichtig, Blatt mit. Ja, natürlich, ich bringe dir das nächste Mal. Ja, ich fürchte, der Baum ist mittlerweile weggeräumt worden. Ja. Du machst dir ja keine Vorstellung, wie schnell die Stadt dabei ist, irgendwie diese Bäume denn irgendwie von den Straßen zu holen. Und ihr hört das raus. Ja, der Baum fiel direkt auf die Fahrbahn der Straße dort. Ich dachte auf eure Hütte. Und mein Hütte. Erster Gedanke war, oh Gott, das ist ja so eine wahnsinnig lange Sackstraße. Also am Eingang der Sackstraße hat man ein Schild, da steht, pass auf, jetzt die Spätstraße, das sind die Hausnummern, also geschätzt so 13 bis 156. Ja, also es geht sehr, sehr lang irgendwie am Teltowkanal Richtung Süden runter, eine Kleingartenkolonie nach der anderen. Na jedenfalls, habe ich zu Tina gesagt, Mensch, da links kommt man noch vorbei an dem Bäumchen. Obwohl, war schon ein ausgewachsenes Teil. Naja, jedenfalls, wir sind da vorbeigekommen und wir wollten noch kurz auf unsere Parzelle, weil wir hatten was gekauft und dann wollten das abliefern und ein bisschen Müll mitnehmen. Dann habe ich zu Tina gesagt, du, lass uns mal hier nicht so lange Maulaffenfeil halten. Wir müssen so schnell wie möglich hier wieder runter, weil dann kommt irgendwann dann wahrscheinlich relativ zügig eben die Stadt und wird dann diesen Baum wieder zersägen und das wird dann natürlich alles weiträumig abgesperrt und dann kommst du aus dieser Sackstraße einfach nicht mehr raus. Sackstraße. Naja, oder Sackgasse meinetwegen. Ja. Ja. Aber Sackstraße klingt einfach noch ein bisschen urbaner. Ach, die heißt gar vor nicht allen Sackstraße. Nach mir. Ich dachte auch, das ist der Straßenname. Nein, ich habe doch gesagt, die heißt Spätstraße. Ja, und das ist eine Sackgasse. Ja, ja, okay. In deinem Fall eine Sackstraße, weil es so lang ist. Jetzt habe ich es verstanden. Ja. Ja. Ja. Für alle mit ähnlich langer Leitung, herzlich willkommen. Ja, zum Berlin-Podcast. Aber das war ja noch nicht das Schlimmste. Ja. Das Schlimmste war, wir kommen dann an den Eingang zur Kleingartenkolonie und stellen fest, oh, da ist auch ein Bäumchen abgeknickt, aber es war nicht der ganze Baum, sondern es war eben nur ein gut Oberschenkel dicker Ast, der da vom Baum runtergeweht wurde. Und das ging wirklich direkt über den Bereich, wo die ganzen Mülltonnen stehen. Und hätte dort jemand zufälligerweise seinen Müll entsorgen wollen, es hätte ihn vermutlich zerrissen, erschlagen. Ja. Also nicht ungefährlich. Mhm. Ja. Tino und ich, wir werden jetzt natürlich demnächst wieder im Garten fahren, weil wir müssen ja sprengen. Und die aufmerksamen Zuhörer wissen, Moment, sprengen, das heißt, ihr habt jetzt endlich Gartenwasser. Und ich sehe gerade, da läuft eine Spinne an dem Cola-Glas von Stefan hoch. Ja, lass da ist er. Einfach. Okay, dann müssen wir mal ganz kurz unterbrechen. Nein, lass sie. Lass doch nicht. Lass weg ist er. Der Mark. Ich habe sie umbringen. Zurück in die Natur gepustet, wo sie hingehört. Jetzt hat sie den Schleuder. Wo waren wir? Na jedenfalls, okay, zu dem Wasserthema kommen wir nachher noch ausführlich, weil auch René hat zum Thema Wasser einiges beizutragen. Wasser. Oh, was für ein Übergang. Und ich habe jetzt hier diese Baumgeschichte schon mal angebracht und ich glaube, damit bin ich jetzt durch, ja. Gut. Dann, bevor es zum Wasserpodcast wird, ich hatte auch Bäume. Ich hatte am Wochenende auch ein Wasserthema, magst du Überleitung. Es war am Wochenende ja mega heiß gewesen. Ja. Und ich war am Sonntag, am heißen Sonntag bei Berlin Thunder. Hatte ich berichtet, dass ich die Option hatte, dort hinzugehen. Da hat doch mal einer geklingelt. Genau, da hat einer an der Tür geklingelt und hat gesagt, ey, komm mit zu Thunder. Mhm. Und ja, so ist es dann auch passiert. Ich war dort gewesen, in Langwitz spielen die mittlerweile im Preußenstadion. Und ja, ich war im Team, im Videoteam, was die Aufzeichnungen macht zur Auswertung nach dem Spiel. Für den Trainer. Das heißt, genau, es wurde mit zwei Kameras, die wurden fest installiert, also auf Stativen, wurden zwei Kamerawinkel aufgenommen und dann immer Spielzug starten, Spielzug Ende, Spielzug starten, Spielzug Ende. Was beim Football also gar nicht so einfach ist, weil den Start kriegt man schwer mit. Das ist ja Ziel des Spiels, dass der Gegner nicht sofort merkt, wenn er. Ne? Ja. Und der Anspruch war wohl nicht schon irgendwie eine halbe Minute vorher zu filmen. Ich habe mich aufgrund der Erfahrung, die mir da fehlt, weil ich muss auch echt ein Gefühl für haben, habe ich lediglich den Aufbau mitgemacht und das Ganze so ein bisschen auch beobachtet. War sehr interessant. Es fing ein bisschen gruselig an, weil es hieß irgendwie so am Anfang, so wie auf dem Dach des Vereinsheims, da kommt die Kamera hoch. Ja, erst mal hochkommen. Ja, ich weiß nicht, ob ihr wisst, dass ich Höhenrespekt habe. Ab 2,5 Meter. Höhenschiss. Ja, vielleicht auch das. Egal. Es hieß dann überhaupt kein Thema mit dem Dach. Da ist eine Leiter, da kann man hochklettern. Ja, ich habe es dann auch zweimal gemacht und wir haben da alles aufgebaut auf dem Dach. Das Spiel selber habe ich dann aber nicht auf dem Dach verbracht, sondern in der zweiten Kameraposition. Ja, war sehr cool und interessant. Man muss dazu sagen, es ist nicht mehr das Berlin Thunder, was es mal war. Also von den ehemals 20.000 Zuschauern im Olympiastadion. Dann 20 übrig. Im Jahn-Sportpark waren es noch wohl 2000 und ich glaube, jetzt sind es 500, 700. Ja. Man muss auch dazu sagen, dass der Jahn-Sportpark, dass das Preußenstadion jetzt auch nicht so die gute Location ist für einen Zuschauer. Es gibt keine Tribünen. Du sitzt quasi auf so Steintreppen, die so oben so, wie ein Sportplatz, und dann so Steintreppen, die mit Grasbewuchs sind. Also unbequem. Fünf Bäume. Ja. Ja, und an dem Tag war Wasser und Kopfbedeckung natürlich ein absolutes Muss. Ja, aber ansonsten war wirklich sehr, sehr, sehr, sehr cool. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich bin durchaus gewillt, da nochmal hinzugehen. Ja. Aber cool. Ich habe eine Frage. Also das Video für den Trainer ist dann quasi nur die Reihenspielzüge. hintereinander weg. Genau. Und das schaut er sich später an. Und das schaut er sich mit den Spielern an, dann wird ausgewertet, was zu tun ist. Stimmt, das ist ja für euren Sport eigentlich auch interessant. Na, schaut er sich das nicht live an? Dann machen die nicht. Nein, das ist nicht für die Live-Auswertung, das ist tatsächlich dann für im Nachgang. Hm. Genau. Weil im Volleyball ist es ja so, du hast die Hinterfeldkamera, also ja, eine Perspektive. Genau, die war ich, die ich bedient habe mit. Hm. Und die will der Trainer immer circa 5 bis 7 Sekunden versetzt auf seinem Tablet haben, live. Ja. Ja, vielleicht, naja. Also live versetzt, ja. Also ich glaube, beim Football macht das jetzt keinen Sinn, weil du keine strategischen Entscheidungen triffst, sondern dann eher auswertest, so Einzelspieler. Wie gut das alles war. Genau. Ja. Genau. Spannend. Das war Sonntag und am Samstag, glaube ich, du warst noch in Chemnitz, da war Tag der offenen Tür. Da ist er wieder. Ja, wir haben hier einen Zuschauer, eine Spinne. Wenn sie nicht so schnell rennen würde, könnte ich dir sagen, was es ist. Es ist keine Kreuzspinne, kein Weberknecht und auch keine Zitterspinne. Schön. Ich vermute, eine der vielen tausend Lederspinnenarten. Egal. Aber ich habe dich ehrlich gesagt vermisst, Tag der offenen Tür im Roten Rathaus. Ah, stimmt, habe ich auch gesehen bei dir. Ja, im Status. Ja, war auch sehr cool, weil man ist so in den Säulensaal zum Beispiel reingekommen, der ja sonst unter der Woche kann man ins Rathaus rein, kommt ins Foyer, kann sich da auch ein bisschen umgucken. Auch in die Kantine? Die ist ja dann nicht immer den normalen Rathauszugang, genau, die ist ja dann daneben. Ja. Und war ganz cool gewesen, wurde ein bisschen was vorgestellt, was das Rathaus so macht, so verschiedene Engagementsachen auch. Und ich habe tatsächlich auch Herrn Wegener gesehen. Seinen regierenden Bürgermeister. Aber hat mich so überrascht, dass ich gar nicht dazu kam, ihm die Hand zu schütteln und ihn einfach ignoriert habe. Aber das ist ja gewohnt. Ist auch egal. Ja. Ja. Naja, also eben, das wollte ich gerade fragen. Waren denn Politiker da? Also der Regierende war da und ganz viele. Also der andere war auf jeden Fall da. Du hast auch ganz viele Rathausangestellte gesehen anhand ihrer Schildchen und so. Was interessant war, du hattest, da war eine Auslage, so ein paar Anschreiben, die Bürger an das Rathaus machen. Mhm. Die sind zum Teil witzig, zum Teil sind sie seltsam, zum Teil nachvollziehbar, aber war interessant mal zu sehen, was der Bürgermeister so an Post bekommt und auch seine Antworten dazu. Mhm. Ja. Und was auch interessant war, ich war in der dritten Etage des Roten Rathaus, mir war gar nicht klar, dass man da auch noch Büroräume hat. Und da sind im Flur alle Bürgermeister von Berlin als Bleistiftskizzen oder Bleistiftzeichnungen vielmehr. Richtig cool. Haben sie irgendwann eingestellt? Ja. Ich weiß nicht wann, aber ja. Nee, war ein interessanter Termin gewesen. Okay, dann frage ich dich doch gleich mal, wie viel der regierende Bürgermeister ist denn hier? Es ist der Bürgermeister von Berlin. Absolut richtig. Bitte was? Ja? Ah, okay. Ja. Ja. Ist ja richtig, Marc, oder? Gut. Ja, dann, das ist ja so ein Hausaufgabenthema. Was ist mit Chemnitz? Wolltest du von Chemnitz irgendwas erzählen? Jede Menge will er das. Die ganze Folge. Achso, wir sind gar nicht in der Wasserfolge, wir sind in der Chemnitz-Folge. Nein. Ich kenne ja Marc, er mag es ja nicht. Marc mag es nicht. Wir können es daher mal ein bisschen reinsneaken, so in der Pause. Wenn Marc kurz auf Toilette ist, kannst du über Chemnitz reden. Da lassen wir den Podcast auf Sächsisch einsprechen. Weil wenn nicht, machen wir kurz die Hausaufgaben. Okay, hatten wir welche auf? Ich habe keine gesehen bei mir. Du hast keine, ich habe eine. Ja, dann mach mal die Hausaufgaben. Den Streitfall, den Marc hervorgerufen hat. Streitfall? Bonduelles. Ach so. Bonduelle. Bonduelle. Bonduelle. Ja. Bonduelle. Also, ich habe nochmal, bei mir kam ja der Gedanke daher, wie heißt der Spruch? Die Werbung? Bonduelle ist das famose Zartgemüse aus der Dose. Das haben wir sehr geil akustisch hinbekommen, genau. Es heißt Bonduelle ist das famose. Und ich habe mir den Spot nochmal angeguckt aus den 80ern und ich habe immer verstanden, Bonduelle ist das famose. Also Bonduelle ist. Ah, okay. Aber es heißt Bonduelle ist, genau. Also die Firma heißt Bonduelle. Hintergrund ist, achso, übrigens, der Slogan ist von 1975 oder seit 1975 wird er genutzt. Wow. Und seit 2016 heißt es Gemüse lecker, leicht gemacht. Aha. Ja, egal. Spannend. Der Name geht zurück auf den Gründer oder auf die Gründerfamilie, die heißt nämlich Bonduelle. Mhm. Die kommen aus Frankreich und dort wurde das Unternehmen 1853 als Wein-, Getreide- und Wacholderbrennerei. Mhm. Als Getreide- und Wacholderbrennerei gegründet. Und die haben sich dann irgendwann in den 1920ern auf die Anpflanzung von Erbsen erweitert. Aha. Und so hat sich das entwickelt. Seit 1926 Konservendosen und die Marke gibt es aber erst seit 1947. Frag mich nicht, wie die Firma vorher hieß. Also die Familie steckte mal dahinter, aber Bonduelle als Marke 1947. Seit 1957 Erbsenmöhren. Also man hat dann das stetig ausgebaut. Seit 1968 Tiefkühlgemüse. Und ich erzähle das, weil das Ende wird ganz interessant. seit Anfang der 70er sind sie nach Deutschland, also aus französischen Unternehmen, hatte ich das gesagt? Ja. Sind sie nach Deutschland, Italien und Großbritannien expandiert. Also sie waren voll auf dem Vormarsch, nicht nur in den Gemüsesorten, sondern auch in Ländern. Und seitdem kaufen die einen Anbieter nach dem nächsten auf. Mhm. Also alles, was Gemüse produziert, Salate, kaufen die wie verrückt auf. Und haben trotzdem nur einen Marktanteil von 14-18%, je nach Sparte. Also was ich gering finde. Und jetzt die Quizfrage. Wie groß ist die Markenbekanntheit von Bonduelle? 80%. Ich würde auch sagen, die ist sehr groß, zumindest in Deutschland. Das Bonduelle kennt jeder. Ja, 94%. Also das ist erstaunlich im Vergleich zu dem Marktanteil. Und ich habe so überlegt, weil sie auch Tiefkühlkost in Tüten machen und sie machen auch frisches Gemüse. Sie beliefern wohl Restaurants und sowas. Mhm. Aber ich kenne, also mir sind nur die Dosen aus den 80ern bekannt. Ja. Jetzt weiß ja auch jeder, wie man sie ausspricht, oder Marc? Ja, ich wollte gerade sagen, deine Hausaufgabe war doch herauszufinden, warum es eben nicht Bonduelle heißt. Das haben wir. Weil es französisch ist. Es heißt, nein, weil da gar kein S drin vorkommt. Es ist Bonduelle. Und ich habe Bonduelle. Das Wort hat gar kein ist, S hinten dran. Ja, ich habe Bonduelle ist das. Das ist ja noch einfacher. Habe ich immer verstanden. Okay. Bonduelle ist das Famose. Da ist er wieder. Hallo. Ja. In Ordnung, okay. Ah, ja, gut. Dann haben wir uns alle drei falsch daran erinnert, das heißt, wie Bonduelle geschrieben wird. Da kommt einfach hinten gar kein da S. Da kommt kein S. Aber und alle, die ein S hören, das ist das Wort ist im Slogan. Aber Marc und ich hatten recht, wenn man es französisch so sehen würde mit einem S, dann würde man das nicht sprechen. Hätte Fahrradkette. Ja. Apropos, Stefan, du wolltest sagen, du hast noch was, das war jetzt keine Hausaufgabe, das hast du zufällig rausgefunden. Eine ganz wichtige Information kurz vor der Sendung. Oh. Was hast du rausgefunden? Ich habe rausgefunden, ich habe ganz gelesen. Geht gerade durch die Presse. Geht gerade durch die Presse. Geht gerade steil. Warum in Deutschland weiter viel geraucht wird, hatte ich ja Marc schon angetriggert. Hast gab's du? Gab es gerade bei tagesschau.de einen Bericht. Und da habe ich gelesen, dass Rauchen die häufigste Todesursache ist. Ne? Für einen frühzeitigen Tod. Das heißt, Marc legt passend dazu gerade sein. Nein, der hat es noch aus der Tasche. Nein, Rauchen ist natürlich nicht die Todesursache, sondern die Folge davon. Ja. Sagen. Also die Ursache für einen frühzeitigen Tod. Rauchen. Rauchen, Rauchen. Nummer eins. Ja. Interessant. Genau. Und, also das würde ich nochmal in Frage stellen, weil das hört sich komisch an. Ich dachte immer, die meisten Toten gibt es durch andere Sachen. Waren nicht Unfälle stärker als Krebs oder war Krebs stärker als Unfälle? Und hier weiß ich nicht. Und wie ist es mit Alkohol und anderen Drogen? Ja. Also hier in dem Bericht geht es um die WHO, die jetzt gerade einen Bericht rausgebracht hat. Und da aber Deutschland spezifisch. Richtig, weil Deutschland in ganz Europa den höchsten Anteil hat. An Rauchern? Nein, auch an Toten. Toten, genau. In Deutschland sterben die meisten Leute? Ja. Schon Grund weniger hier zu wohnen. Aber jetzt auch in Relation zur Bevölkerungsanzahl? Das ist hier prozentual angegeben. So. Okay, wunderbar. So ihr wisst, wie es läuft. Nächste Sendung erfahrt ihr mehr dazu. Ja, also wir können es, ich kann es gerne nochmal raussuchen. Ne? Mich würde interessieren, Todesursache, die häufigste Todesursache. Ja, das suchen wir mal raus. Ne? Und in dem WHO-Bericht sind dann halt ein paar Vorschläge für Maßnahmen, also Steuern erhöhen und mehr Prävention und so weiter. Das interessiert uns ja. Also alles, was Marc schon kennt eigentlich. Ja. Richtig? Gut. Die Frage ist ja, und da fällt mir ja gerade was ein, wenn man das jetzt vergleicht, genau. Die Stadt Berlin hat ja jetzt völlig medienwirksam gestern bekannt gegeben, dass in öffentlichen Verkehrsmitteln ab Mitte Juli nicht mehr geraucht werden darf. Ein Messerverbot. Das verstehe ich überhaupt nicht. Was soll denn der Scheiß jetzt? Mich. Wie soll ich denn dann zur Arbeit kommen? genau, und da fällt mir gerade so die Brücke, laufe ich da mal zum Thema Rauchen. Selbst wenn die da jetzt irgendwie die Steuern erhöhen, das würde ja die Raucher jetzt auch nicht zwingend davon abhalten. Nein, aber oder? Wer will? Wenn die Zigarette so teuer wird, ja, dass man es sich nicht mehr leisten mag, das ist der dann Punkt. Könnte der Anteil der Leute, die abspringen, größer werden. Ja. Aber das ist die Idee dahinter. Aber im Prinzip ist es natürlich Quatsch, man müsste eigentlich Prävention betreiben. Richtig, genau. Warum soll ich mehr Steuern einnehmen, um damit das Gesundheitssystem zu füttern, was ich brauche für die Leute, die eben erkranken, Sucht erkranken, wenn ich nicht Aber das ist eben nun mal das Ding, irgendwie Sicherheit oder Freiheit. Und wir sagen, okay, wir wollen in einem freien Land leben und nicht in einem sicheren Land. Das heißt, die Leute sollen machen, was sie wollen. Genau. Und das heißt, der Staat hält sich zurück, bevormundet nicht und setzt eben nicht auf Prävention, sondern muss eben das ausbaden, was die Leute sich an Glimmstängeln in die Schnauze stecken. Aber es ist doch auch ein falsches Mittel, die Leute vom Rauchen abzuhalten, indem man die Steuern erhöht für Zigaretten. Das ist, wäre ja, als wenn ich Süßigkeiten einem Kind verbieten will, indem ich es einfach ein Regal höher lege. Ist doch Quatsch. Da muss doch andere Wege gehen. So. Naja, kannst ja bei Süßigkeiten auch eine Zuckersteuer einführen, aber die würde ja die Leute wahrscheinlich auch nicht von abhalten. Das ist eigentlich, leben die vom Leid anderer. Ja. Das ist mir jetzt egal, sie sollen die Steuern erhöhen. Aber zurück zu dem Messerverbot oder Waffenverbot, das wird die Täter ja auch nicht aufhalten. Nein, aber wenn ich weiß, dass die Gefahr geringer ist, in der U-Bahn abgestochen zu werden oder erschossen zu werden, dann fahre ich doch viel lieber U-Bahn. Genau. Also, die Frage ist dann aber auch nur, wie würdest du das prüfen, ne? Ja, für uns drei, sage ich jetzt mal, ist es ja eigentlich selbstverständlich. Gehe ich jetzt mal von aus. Und ich hatte gestern einen Fall, habe es ja auch in meinen Status gestellt und da hat auch gleich einer reagiert, aber ich habe immer ein Cuttermesser in meinem Köfferchen. Das ist dann vorbei. Ja, ist halt die Frage, wie ist denn es damit dann? Es ist ein zweckgebundenes Werkzeug. Nein, ja. Dasselbe also es gibt ja Messer, die eben direkt greifbar. Also so Springmesser oder so. Ja. Das ist ganz klar, das ist nicht zum Brot schmieren und nicht irgendwie um Holz zu bearbeiten, sondern das ist tatsächlich zur Verteidigung und zum Angriff. Ich glaube, also diese Waffen, es geht ja nicht um Messerverbot, das ist ja nur der Marketingbegriff. Waffenverbotszone, ich glaube, darum geht's. Und die Waffenverbotszone umfasst ja nicht nur Messer, sondern zum Beispiel, wenn ich mich recht entsinne, auch Zimmermannshämmer. Da sind es natürlich auch Pfefferspray und so mit bei. Und ich bin mir ziemlich sicher, aber wir können das nochmal nachrecherchieren, dass es genau darum geht, Waffenverbotszonen zu schaffen. Und ich weiß, Sie haben es am Alex ja schon in den vergangenen Jahren öfter mal am Wochenende so durchgeführt. Wahrscheinlich auch zum Test, wie man das dann prüft. Und ich bin wirklich der Meinung, dass da auch oft so Handwerksgeräte, also aus dem Tischlerbereich, mit dabei waren. Deswegen, ein Cuttermesser wird definitiv, und ich finde es in Ordnung, warum soll ich ein Cuttermesser mit in die U-Bahn nehmen? Ist natürlich schwierig, wenn ich wenn du ein Handwerker bist, genau. Dann musst zum Beispiel Teppich verlegst etc. und du musst mit den ÖPNV, musst du von A nach B kommen, das ist völlig legitim. Was ist, wenn ich Metzger bin? Wenn du Metzger bist, glaube ich, brauchst du kein Cuttermesser, beruflicherweise. Das heißt, dann habe ich wohl ein bisschen krassere Messer. Naja, aber ich glaube, für sowas gibt es ja dann Situationen, wo der Arbeitgeber eine Bescheinigung irgendwie ausstellt. Genau, oder? Es gibt die Sachen mit der Bescheinigung. Außerdem ist es eine Einzelfallentscheidung der entsprechenden Beamten vor Ort. Und ich glaube aber auch, dass du, ist euch aufgefallen, dass Tischler nur noch ihre Hämmer gar nicht mehr in den öffentlichen Verkehrsmitteln am Mann haben, dass die immer leer das sind. Kann diese, sein, also mir ist es aufgefallen und ich glaube, das hängt nämlich auch damit zusammen, mit dieser Thematik, dass schon vorsorglich ein Tischler seinen Hammer einfach nicht mit nach Hause nimmt, sondern an der Baustelle oder keine Ahnung wo. Und es ist ja auch so, dass die Leute, die es kontrollieren, hat man ja auch schon in vielen Berichten gesehen, die gucken sich ja die Leute aus. Also die werden jetzt nicht uns drei anhalten, sondern die haben da, glaube ich, schon den Blick für, wer potenziell gefährlich sein könnte. Sie hätten den Blick dafür. Was natürlich auch wieder so Vorurteile schüren kann. Ja. Genau, Social Profiling, gut. Wie auch immer das heißt. Vielleicht können wir noch ein paar Informationen da zusammentragen. Wir notieren uns das mal. Ja. Ist auf jeden Fall ein spannendes Thema und vielleicht schon als Fakt, bundesweit in den Fernzügen gibt es schon lange ein Waffenverbot. Ja, macht ja auch voll Sinn. Ja. Gestern, bevor ich in den ICE gestiegen bin, habe ich mein Cuttermesser weggeschmissen. Ein generelles Waffenverbot, überall. Finde ich auch. Aber das Problem ist, damit verbunden ist ja die Erweiterung der Befugnisse der Ordnungskräfte, dass sie anlasslos kontrollieren können. So ist es. Und das ist das Problem, glaube ich, dabei. Weil es ist wieder so eine Einschränkung der Grundrechte, der Persönlichkeitsrechte. Jedenfalls irgendwie, das bietet eben auch wieder Angriffsfläche, weil Leute sich dann bewusst ausgewählt fühlen. Diese Racial Profiling der sieht schon so aus wie, richtig. Da gehen wir mal hin und dann, was weiß ich, werden da irgendwelche Karten gezogen, ich bin Ausländer und die Polizisten machen einen auf Nazi und kontrollieren nur mich und keine anderen. Ja. Aber wie gesagt, ja, wir schauen da nochmal, was wir da zusammentragen können. Ja. Und da finden wir bestimmt noch bessere Informationen für euch. Ne? Was ich noch erzählen kann, ja. Ich habe es René schon gesagt, meine Steuererklärung für 2023 ist endlich bearbeitet worden. Was? Das hat 2,5 Monate gedauert, wo ich dachte, was ist denn das? Wieso denn für 23? Ja, weil ich das immer ein bisschen verzögert mache. Ja, offensichtlich stark verzögert, weil jetzt bis Juli, glaube ich, gibst du für 24 schon ab. Ja, aber nicht für mich. Ich muss ja keine machen, da bin ich da nicht verpflichtet. Das ist ja ein Irrglaube. Es sind nur die, die verpflichtet sind, die müssen es bis dahin abgeben. Ich ja, muss keine diesen, machen, ich habe 4 Jahre Zeit. Es gibt auch diesen Spruch, wenn man einmal gemacht hat, muss man immer machen. Ja. Ja. Aber ich glaube, das ist auch so eine Legende, weil genau. ich hatte gehört, in meiner steuerlichen Situation bin ich der Blöde, dass ich sie nicht mache. Ja. Und die werden die Letzten sein, die sich mit mir in Verbindung setzen. Ja. Genau, ne? Also wenn man halt... Wenn bei mir das Finanzamt anruft, sage ich, oh, können Sie vielleicht später nochmal anrufen, ich fahre ungefähr 4 Stunden bis zur Arbeit. Bin gerade auf dem Weg zur Arbeit. Legen die sofort auf. Mhm. Nein. Also das hat mich ein bisschen überrascht, weil ich auch immer wieder drauf gewartet habe und dachte, was ist denn jetzt da los? Denn letztes Jahr hat es nur 10 Tage gedauert. Tja. Und das hat mich ziemlich überrascht. Aber so ist das. Nee, und du hast recht, Marc, die für letztes Jahr, die habe ich schon vorbereitet, die werde ich demnächst abschicken. Aber er wartet damit noch ein Jahr. Nee, ich mache das immer alle 2 Jahre und dann für 2 ja, Jahre auch smart. Ich die schnell hintereinander. Ah. Das geht. Ist ja mit. Na gut, jeder wie er mag. Also ich bin jetzt am Wochenende dran. Ah ja. Du willst es rechtzeitig, du musst du, oder? Also eigentlich will ich das immer schon so früh hinter wie möglich machen, ja. Aber nur sind wir ein gemeinsamer Haushalt, Tina und ich, und wir wollen das eigentlich immer zusammen machen. Hm. Und deswegen warte ich denn auf sie. Und außerdem muss ich aber auch auf einige Unterlagen warten. Also was ich einfach nur vom Arbeitgeber, das kommt relativ zügig, das habe ich dann zügig beisammen, da könnte ich dann im Februar, März irgendwie dann schon machen. Aber es gibt dann noch andere Unterlagen, auf die ich warten muss. Ja. Ja. Aber ich bin schon wieder so 1-2 Monate im Verzug. Also es hätte schon längst weg sein können. Ja. Was schade ist, weil jetzt arbeitet der Staat mit meinem Geld. Mhm. Kriegst du denn wirklich jedes Jahr was wieder? Ja. Ich eigentlich auch. Dein Spruch ist mir immer noch in den Ohren, Marc. Das ist der beste Stundensatz. Also die Steuererklärung machen ist der beste Stundensatz, den man haben kann. In der Tat. Ja. Aha. Ja. Leicht verdientes Geld. Guter Stundenlohn. Und passt total in mein Motto, aus einem Euro 2 machen. Verdoppeln. Ja, aber ja. Marc, hast du was gemerkt? Aus 0 Euro ganz viel. Kaum habe ich das Thema Finanzamt erwähnt, ist René ganz ruhig geworden. Ich weiß auch nicht, warum. Nee, weil ich mich damit nicht auskenne. Stefan. Ja? Du hattest, wir wollten ja das Thema Wasser angehen. Ja. In Chemnitz. Was kostet in Chemnitz ein Wasser? Oh Gott. Kann ich dir gar nicht sagen. Aber, hast du was anderes zu Chemnitz zu erzählen? Oh ja, ganz viel. Ganz viel. ich mache es auch für Marc kurz und schmerzlos. Ja. Chemnitz. Schmerzen. Schon lang genug. Nein, Chemnitz war mal wieder aktuell. Familie oder Verwandte, Onkels, Tanten besuchen. Und das war mein erster Besuch im Rahmen der Kulturhauptstadt 2025. Chemnitz, ne? Ist die Kulturhauptstadt? Ja. Ziese anziehen. Was? Caesar? Ziese anziehen. Also C, so. Der anziehen. Okay. Was? Sehe das Ungesehene. Ja. Wortspiel. See the unseen. Ja, und see wie Chemnitz. Ich habe euch was mitgebracht. Chemnitz. Ihr könnt da einfach mal. Sie haben jetzt unsere Zuhörer natürlich nicht. Ah, das okay. Ist ein Gimmick. See, also, das ist den irgendwie. In Berlin hat ja auch das ungesehene C. Ja. Das ist Städtemarketing. Das ist klassisches genau. Städtemarketing. Chemnitz2025.de. Herzlichen ja. Glückwunsch. Nächstes Jahr neue Webseite. Und an meinem Wochenende, wo ich da war, war ja auch die Fettdüller Musik. Die war ja auch in Berlin, also gibt es ja in vielen Städten. Die ist weltweit. Ja, richtig. Oh, guck mal, Stefan, was du essen mitgebracht hast. Ein Glückskeks, den könnt ihr gerne essen. gerne. Und hier nochmal vielen Warum Dank. Warum ist der so flach wie eine Briefmarke? Vielen Dank an das sind Glückskrümel. Pulver jetzt, okay, Krümel. Ja, wahrscheinlich der Koffer. Eher der Kofferpacker. Durftest du aus der ehemaligen DDR nicht so viel mitbringen? Richtig. Vielen Dank an Micha und Steffi übrigens, die mir dieses Mitbringsel auch noch organisiert haben. Ja. Das ist doch nur Klimbim. Fett de la Musique war Warum gut. Warum will man sowas haben? War echt schön, war bis weit nach 23 Uhr am Samstagabend, habe ich noch ein bisschen miterlebt. Oh, warst mal ein bisschen später im Bett, ja? Naja, aber ich wollte gerade sagen, in Berlin ist es doch eigentlich gar nicht so. Da ist da 22 Uhr muss da Sense sein, ne? Das unterscheidet die Städte, glaube ich. Genau, das war total cool und am Sonntag habe ich den Tag genutzt, um den internationalen Tag des Güterbahnhofs zu begehen. Zu leben. Der Güterbahnhofstag. Wer kennt ihn nicht? Dafür brauchen wir einen Jingle. Genau, René, mach mal bitte eins. Der internationale Güterbahnhofstag. Ja, sehr gut, ihr seid super. sehr gut. Denn die Region um Chemnitz ist ja ein wichtiger Eisenbahnknotenpunkt, Umschlagspunkt. Da muss man sich ein bisschen mit der Geschichte beschäftigen. Das würde ich euch jetzt nicht zumuten. Das ist die Sachsenbahn, die nach Berlin verlegt wird, oder? Nee, was ist das? Im Süden von Berlin wird gerade ganz viel gebaut. Die Dresdner Bahn. Das ist die Dresdner Bahn. Ja, also die Strecke Berlin-Dresden-Riesa-Chemnitz ist ja eine bekannte Strecke. Ne? Und das war cool, weil das Besondere, und diesen technischen Fakt muss ich euch sagen. Sprich ins Mikro. Dort ist nämlich die Seilablaufanlage. Eine die wir ja alle kennen. Das ist was ganz Besonderes, weil die ist einmalig dort oder auch europaweit gewesen. Und da werden sozusagen die Güterzüge, die kommen auf einem Gleis an und die Waggons müssen ja sortiert werden, weil die ist ja ein Umschlagbahnhof sozusagen, ne? Wo die dann in verschiedene Richtungen verteilt werden. Und das Verteilen der Waggons haben die mit so einer Seilanlage gemacht. Warum? Weil das innovativ und effizienter damit war. Als mit Loks. Richtig. Du brauchst nämlich gar keine Lok. Ich hätte gesagt, das ist in erster Linie energiesparend. Das ist letztendlich, ist das Ganze, was da im Bahnverkehr passiert, ist ja reine Physik. Du hast den Güterbahnhof als im Straßenverkehr. In einem Abhang sozusagen, ne, mit so einem Gefälle. Und dadurch rollen ja die Wagen. Ach so. Und dann hast du über die Seile, kannst du dann halt auch die Wagen bremsen und verteilen. Also es ist total beeindruckend. Und das haben die auch vorgeführt, wie mit so einem Bremsschuh so ein Güterzug einfach gebremst wird. Da liegt einfach so ein Stahl, das ist das, wie so ein Schuh, Stahlschuh auf dem Gleis. Genau, Kortenstahl. Kortenstahl heißt das natürlich. Hast du es jetzt rausgefunden, Marc? Was? Dass es Kortenstahl heißt? Nein, du hast es gesagt und ich glaube dir. Das wollte ich hören. Hat funktioniert, René. Ja. Heißt wirklich so. Und das war total cool. Also die haben da, das Museum hat das schön präsentiert und es war ein super schöner Tag. Als Eisenbahnfan natürlich ein toller Tag. Ja, super. Und dabei belassen wir es auch. Chemnitz lohnt sich. Die Hälfte der Kulturhauptstadt ist um. 3 Monate habt ihr noch, um dorthin zu fahren. Stefan, willst du den Nee, hier er krümelt. Ich habe es gesehen. Hast du, was war da noch drin? Es war noch ein Block drin, ein Kugelschreiber, ein Aufkleber. Ja. Und ein Werbeprospekt. Genau, war halt so ein bisschen Gimmicks, ne? Ja, aber wird es an der Grenze ausgeteilt, der Beutel? Nein. Ja, aber ehrlich, ich meine, das ist doch wirklich TINF. Dieses Zeug. Ja, das ist doch bei jedem Event so. Ja, aber ich kann die Leute nicht verstehen, die sich auf sowas stürzen und sagen, oh toll, ich hätte ganz gerne hier einen blauen Lederbeutel. Aber du hast schon zugehört, ich habe das geschenkt bekommen. Ich habe das nicht selber geholt. Ne? Ja, da kann man auch mal Nein Danke sagen. Nein, der Beutel ist doch cool. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich war im Roten Rathaus und ich habe mir auch einen Kugelschreiber mitgenommen. Was? Mein Berlin, weil ich einen Kugelschreiber benutze. Mit Herrn Wegner drauf. Nein. Damit habe ich am Weg ein Autogramm gegeben. Ich finde auch, Kugelschreiber kann man auch immer gebrauchen, ne? Also auch Aufkleber. Was meinst du, wie ich meine eBay-Pakete zuklebe? Mit Aufklebern von Berlin. Ich dir. Mit den alten Paketaufklebern, die ich mal kriege, wenn du ein Paket aufgibst. Ja. Ja. Nein, also wie gesagt, Chemnitz lohnt sich. Eine schöne Stadt, eine entspannte Stadt. Immer eine Reise wert. Und vor allen Dingen mit einem Verkehrssystem, was halbwegs funktioniert. Ein kleiner Anekdoteneinschub. Oh ja. Chemnitz? Nein, selbstredend nicht. Okay. Nein, sondern Post. Post. René sagt, was glaubst du denn, wie ich meine eBay-Pakete zuklebe? Ja. Das hat mich erinnert an einen guten Freund von mir, der war bei der Bundeswehr und er hatte ein bisschen Zeit und es war so Mitte der 90er und das war gerade so Techno-Hochzeit. Mhm. Und er hat dann einfach aus diesen Quietschpunkten Techno-Magazinen hat da Seiten rausgetrennt und hat die entsprechend gefaltet und zusammengeklebt und dann daraus Briefumschläge gebastelt. Sehr cool, ja. Mm. Und dann einfach regulär eine Briefmarke drauf und verschickt. Also das war ein großes Hallo, nicht nur für die Postangestellten, die es gesehen haben, sondern natürlich auch für mich als Empfänger. Was man nicht alles mit der Post verschicken kann, wenn man einfach nur eine Briefmarke raufklebt. Ich kann mich entsinnen, ich habe sogar mal eine 3,5 Zoll Diskette zugeschickt bekommen. Okay. Ja, also die Diskette ist eben so ein Plastikteil. Und ist also kein echter Brief, aber scheißegal, Briefmarke rauf, Adressaten rauf und verschickt und regulär angekommen. Okay. Ah, siehst du, ich war ja gerade kurz vor der Sendung, deswegen bin ich eigentlich bei der Post. Ja, pünktlich, aber trotzdem später gekommen als ihr, war ich bei so einem Paketshop, Postshop, nein, so ein Zeitungsladen, der so ein... Ja. Ne? Auf jeden Fall, was mich immer wundert, also ich habe eine Bücherwarensendung aufgegeben, ist ja mega, was du verschicken kannst. Also sie dürfen heutzutage sogar verklebt sein, zugeklebt sein. Früher mussten sie ja offen sein. Stefan, das funktioniert nicht. Der Beutel ist unten offen. und zwar, genau, ist es fast A4 groß. Also ich glaube, es darf 35 cm lang sogar sein, 25 cm breit und 5 cm hoch. Ich habe neulich zwei Bücher auf die Art und Weise verschickt. Kostet 2,55 Euro. Muss natürlich entsprechend gekennzeichnet sein. Ja, aber preiswert. Ab 1. Juli 2,70 Euro. Und was mich immer wundert ist, wenn man bei so einem Buden hier sein Postzeug aufgibt, ich habe bezahlt und der hat sofort gesagt, okay, dankeschön. Also ich habe gemerkt, er wollte mich sofort loswerden, weil er wollte offenbar verhindern, dass ich den Kassenbon nehme. Und dann sage ich, brauche bitte eine Quittung, also einen Bon. Und dann, weiß ich nicht, ob er vom Typ einfach so ist, er wirkt ein bisschen genervt. Aber ich habe immer das Gefühl, als wenn die total ungern Bons rausgeben. Warum das? Tja, hast du eine Vermutung? Ich habe, ich könnte mir gut vorstellen, so ein Bon kann man bestimmt gut gebrauchen, wenn er bei der Steuererklärung richtig gut funktioniert. Mhm. Ist eine Postversendung, wenn ich ein Unternehmen habe und nehmen wir mal an, ich kaufe für 10 Euro Briefmarkenbons im Wert von 200 Euro ein, die ich dann in der Steuererklärung nutzen kann. Die kannst du auf jeden Fall weiß ich nicht, angeben. Ob das, also wäre jetzt so eine Idee, wenn ich jetzt rätseln müsste, welche kriminellen Möglichkeiten oder welche nicht so koscheren Möglichkeiten damit machbar sind. Hm. Ja. Hm. Egal. Ich habe meinen Kassenbon bekommen, ist ja auch wurscht. Alles legal. Wollen über Wasser reden? Ja, Wasser, ja. Du hattest ja vorhin auch die Frage zu Wasser es hat, in Chemnitz es gestellt. Ja, genau. Was kostet Wasser in Chemnitz? Den Preis kann ich dir nicht sagen, aber es gibt dort genauso wie in Berlin auch Trinkbrunnen. Ja. Und diese Initiative, die du genannt hast, Briefe? Die gibt es auch in Chemnitz mittlerweile. Okay, pass auf, dann sind wir gleich mittendrin. Ja. Trinkbrunnen in Berlin. Marc, kennst du die? Ja, bei uns in Neukölln haben sie so etwas gebaut zwischen zwei Häusern. Da gibt es irgendwie so einen Fußgängerdurchgang. Ist jetzt nicht so hochfrequentiert und mindestens ein halbes Jahr war der Zugang, dieser Durchgang da faktisch dicht, einfach weil sie dort irgendwie Wasserleitung neu gelegt haben und haben dann dort einen dieser Trinkbrunnen installiert. Welche Farbe? Wie sieht der aus? Der sieht grün aus, ist recht grün? Ansprechend. Okay, blau. Ungewöhnlich. Mhm. Und damit ihr da draußen eine Vorstellung davon habt, das sind die Dinger, wo einfach fortwährend ein kleiner Wasserstrahl rauskommt. Ja. Mhm. Also mich wundert, dass der grün ist. Du kannst ja, wenn du da vorbeikommst, mal ein Foto machen. Vielleicht ist es von einem anderen Anbieter? Kann ich, werden wir gleich sehen. Also lässt sich auch gut herausfinden, denn es gibt diese Trinkbrunnen, die in Berlin zur Verfügung gestellt werden, in Masse, sind von den Berliner Wasserbetrieben und unter www.bwb berlinerwasserbetriebe.de/de/trinkbrunnen.php Jungs, ey, was für eine URL. .php. Ja. Keine SEO-URL. Oh Gott. Aber egal. Wir verlinken es in den Shownotes unter berlin-podcast.de/php. Nein, weil wir jetzt berlin-podcast.de. /index.php. Ja. Müsste gehen, ne? Ja. Genau. Da verlinken wir auf jeden Fall mal die Karte und dann können wir mal gucken. Da sind die Brunnen alle aufgeführt, die es in Berlin gibt. Mit Fotos? Nee, mit Fotos nicht, mit Öffnungszeiten. Nee, keine Ahnung. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was da für eine Info zusteht. Nicht, ich hatte drauf geguckt, ich glaube nicht. Okay. Interessant ist aber, wie viele Brunnen es in Berlin gibt, oh ja, die von den Berliner Wasserbetrieben aufgestellt wurden. Was schätzt du? 200. 500 mindestens. Oh. Der sich ziemlich sicher ist, liegt richtig daneben. Und der nur geraten hat, der hat sehr gut gelegen. 240 sind es mittlerweile. Was auch nicht wenig ist. Wenn In der man, Tat. Wenn man bedenkt, dass diese Brunnen von dem Berliner Wasserbetrieben finanziert werden, also die Aufstellung pro Brunnen kostet zwischen 12.000 und 15.000 Euro. Wow. Ne? Du hast gerade gesagt, Wasserleitung, ne? Muss dazu verlegt werden, der Brunnen muss gebaut werden, installiert werden, genau. Und der Betrieb, der wird durch Landesmittel finanziert, sprich Berlin zahlt den Betrieb der Brunnen. Das sind im Jahr 2,5 Millionen Euro. Ich habe mir schon des Öfteren die Frage gestellt, ob wir diese auch tatsächlich brauchen, diese Wasserbrunnen, weil wir sind jetzt nicht gerade hier ein so super heißes Land, wo man ständig Wasser braucht. Wasser kostet auch nicht die Welt. Also warum diese Initiative, warum haben wir diese Wasserbrunnen überhaupt? Also überrascht hat mich, dass das Ganze schon seit den 80er Jahren läuft. Also es waren Anfang der 80er, also um die 90er rum waren es glaube ich so um die 40 Brunnen. Und dann hat man wohl ordentlich Gas gegeben. Und in anderen Ländern ist es gang und gäbe. In Paris, habe ich gelesen, ist schon seit 1840 oder so Trinkwasserbrunnen. Es gibt ja dann auch noch Notfallwasserbrunnen, aber die lassen wir mal komplett außen vor. Das ist ein eigenes Thema, ein eigenes Rabbit Hole. Also die Frage vom Marc, also haben wir diese überhaupt schon mal benutzt? Ist ja auch eine spannende Frage. Habt ihr die schon mal, also... Nö. Also auch wenn du da immer vorbeiläufst quasi? Nicht einmal. Okay. Also wahrscheinlich, weil wir noch so getrimmt sind, dass wir eh mal ausreichend Wasser bei haben. Ich habe aber in Paris als Tourist habe ich es intensiv benutzt. Also ja? Ich war im Sommer da gewesen, es war bollerheiß, du hast einen Rucksack bei, da hast du eine Wasserflasche drin und du bist ja jetzt nicht nur eine Stunde unterwegs, sondern als Tourist bist du ja viel länger unterwegs und da war das ein Segen gewesen und die Schlangen an diesem Wasserbrunnen waren die Hölle gewesen. Schlangen? Ja, die Menschenschlangen. Ich habe noch nie eine, eine Klammer auf Menschen, Klammer zu, Schlange an einem Wasserbrunnen hier in Berlin gesehen. Ja, das, nee, das habe ich auch noch nicht gesehen. In Paris war die, hast du schon gesehen? Na, es gibt ja so Touristen-Hotspots, wo die dann schon da gucken, ne? Also, aber... Also wir haben hier auf der Karl-Marx-Allee, ich hatte mal geguckt, sind zwei Stück. Hier drüben an der Weber-Wiese ganz in der Nähe. Ist hinten irgendwo einer. Ja. Und hier, ja... zur nächsten Kreuzung, dazwischen auf dem Weg. Ist wohl auch einer, habe ich noch nicht gesehen. Der muss auf dem Grünstreifen hier wahrscheinlich irgendwo sein. Also ich kann mich erinnern, letzten Sommer, nachdem es so heiß war, hat man auch viel Werbung, auch in S-Bahn, U-Bahn und in Plakaten gesehen, von der Stadt Berlin, die halt so eine Initiative hatten, wie man den Sommer besser quasi, ich sage jetzt nicht überleben kann, weil es wird halt nun mal immer heißer, die Sonne wird immer schlimmer. Und die nächsten Jahre ist ja keine Trendwende in Sicht, ne? Und deswegen hat Berlin auch so ein Programm gestartet, so eine Initiative, wie man sozusagen für ausreichend Wasservorrat sorgen kann. Wir kommen gleich noch zu einer zweiten Sache, weil die Wasserbrunnengeschichte ist ja nur eine von vielen. Vielleicht noch ein paar Informationen zu diesen Brunnen. Also sie werden, wie du sagtest, die sprudeln dauerhaft. Es gibt wohl schon Brunnen, wo das Wasser, was dann durchfließt, normalerweise geht es ins Abwasser, aber es gibt welche, die nehmen das zur Bewässerung von Bäumen. Ne? Sehr also, gut. Was sehr nachhaltig ist. Im Abwasser ist es jetzt auch nicht weiter schlimm, weil es wird ja irgendwie, es wieder geht in den Kreislauf. Aufgewertet, ja. Aber im Zuge der Grundwasserentwicklung, ich glaube, der Grundwasserspiegel, der sinkt ja irgendwie auch seit Jahr und Tag, habe ich mich jetzt zusätzlich gefragt, ob es eine gute Idee ist, da ständig Wasser rauszusprudeln. Das weil die meiste Zeit ist es ja dann wirklich verschwendet. Mhm. Weil wie viel kann man davon denn tatsächlich irgendwie trinken? Wie oft trinkt überhaupt jemand dran? Und wenn es die ganze Zeit immer läuft, das ist verschwendetes Wasser. Mhm. Es kommt da raus, es ist 1A Trinkwasser und es geht direkt wieder ins Abwasser. Das ist doch völlige Verschwendung. Warum denn nicht wenigstens einen Knopf dran machen, dass das Wasser nur da rauskommt, wenn ich da einen Knopf drücke? Das ist eine sehr gute Frage. Der Sache sollten wir mal auf den Grund gehen, warum da kein Knopf dran dann ist. Dann wird es wieder teurer, weil Technik rein muss. Andere es kann Technik. Durchaus sein, dass das wartungsaufwendiger ist. Die Wartungskosten für so einen Brunnen liegen bei 3.500 Euro ungefähr. Im Monat? Im Jahr. Im Betriebskosten. Jahr. Das sind die Betriebskosten eines Brunnens im Jahr, genau. Und diese Kosten übernimmt, also die Betriebskosten, übernehmen auch die Wasserbetriebe. Mhm. Und Laborproben und so, das macht auch alles die Wasserbetriebe auf ihre Kappe. Finde ich super Dienst für Berlin. Ja, schon. Also, dass ein Berliner Unternehmen sich so einbringt, hervorragend. Mhm. So, noch ein paar kurze Fakten. Reinigung alle 2 Wochen. Die Brunnen werden alle 2 Wochen gereinigt und die Wasserqualität wird alle 4 Wochen geprüft. Mhm. Genau. Die Brunnen sind von Mai bis Oktober im Einsatz und wie schon gesagt, an belebten Orten. Und ich glaube, also das wird alles geplant und so von den Wasserbetrieben. Ich glaube aber, es gibt eine Stelle, wo man damit Einfluss nehmen kann. Also das wird auf irgendeiner Ebene dann auch beschlossen, so ein Brunnen. Ja, es gibt drei Typen. Den blauen, den wir eigentlich kennen, den du jetzt wahrscheinlich auch im Auge hattest, das ist der Typ 1. Der hat einen Namen, der heißt Kaiserbrunnen. Okay. Benannt nach dem Architekten Siegfried Kaiser. Keine Ahnung, wer das ist und warum der den Namen bekommen hat. Warum wurde der Siegfried mit Nachnamen Kaiser genannt? Vielleicht war einer seiner Vorfahren mal Kaiser. Na, wer weiß. Könnte eine weitere sein. Hausaufgabe für René. Hat er ganz schön viel zu tun. Gut, ich sage mal, ich skippe diese Hausaufgabe und dafür sage ich euch, aus welchem Material der Brunnen ist, der blaue. Okay. Aus Gusseisen. Gusseisen. Ja, ihr müsst euch mal die Form angucken, die soll auch irgendwas aussagen über, wie das Wasser von oben nach unten in den Brunnen, also Kunst. Da hat sich einer Kunst, Gedanken gemacht. Okay. So, der zweite Typ Brunnen ist der Botschbrunnen. Der ist vom nach dem Designer Markus Botsch benannt. Ich weiß nicht, ob er den auch erstellt hat. Mhm. Und dieser Brunnen ist aus Alu, der hat so eine kleine Alu-Schüssel. Habe ich, glaube ich, noch nicht so wahrgenommen, diese Art des Brunnen. Die auch blauen. Blau? Nee, der ist nicht blau, der ist tatsächlich alufarben. Ah ja, okay. Ja. Und der dritte Brunnen, das ist die barrierefreie Variante, die jetzt relativ neu ist, seit 2023. Einer steht auf dem Tempelhofer Feld und vielleicht sind wir dran vorbeigelaufen. Der hat so eine, der ist so unterbaut, dass man mit dem Rollstuhl quasi ranfahren kann unter diesem Brunnen und dann genüsslich Wasser schluppern kann. Mhm. Und es gibt noch einen Spezialbrunnen, ein Geschenk aus Österreich, der steht in Charlottenburg, seit 1994, ein Wiener Trinkbrunnen für das durstige Berlin. Ich keine Ahnung, wo der steht, wenn ihr in Charlottenburg seid und ihr habt ihn mal gesehen. Ich hatte nämlich im Kopf, dass Wien auch ganz viele hat. Ja, und also wie gesagt, einige Städte, das habe ich mir leider nicht notiert, aber es ist tatsächlich also Paris. Ja. Liebe Wiener und andere Österreicher, meldet euch bei uns. Meldet euch bei uns. Kontaktmöglichkeiten spricht euch der Stefan jetzt kurz ein. Aber warte, bevor der Stefan das einspricht, ich hatte gerade noch, ich wollte sagen, dass das Wasser in Paris scheiße schmeckt. Also nach Chlor. Oh, wenn ihr aus dem Trinkwasserbrunnen hier trinkt, Berliner Trinkwasser ist nicht mit Pariser Trinkwasser zu vergleichen. Wie aus der Leitung zu Hause. Wie aus der Leitung, völlig ohne Chlor, aber das Chlor ist auch nicht schädlich. Also auch wie aus dem Klo, ne? Wie aus dem Klo, ihr könnt aus der Schüssel... ist dieselbe Leitung. Ja, das ist tatsächlich dieselbe Leitung. In anderen Ländern ist es nicht so. Wenn ihr eine saubere Schüssel habt. Gut, also, Marc möchte den Einspieler hören. Ja. Ihr kriegt den Einspieler. Ich will den Einspieler hören, ich will den Einspieler kommt, hören. Er kommt spiel mal. Mir jetzt den Einspieler. Jetzt. Irgendwas ist auch immer. Der meiste Berlin-Podcast. Abonniert unseren Podcast bei Spotify oder Apple Podcast. Folgt uns bei Instagram unter dem Account podcast.iidi, schreibt uns dort eine Direktnachricht oder kommentiert unsere Beiträge. Oder besucht unsere Podcast-Seite im Web unter berlin-podcast.de. Hier könnt ihr das Feedback-Formular nutzen und findet zudem die vollständigen Shownotes zu allen Folgen. Wir freuen uns auf euer Feedback. So, da sind wir wieder. Ihr wisst, wie ihr euch melden könnt. Es geht weiter mit Wasser. Ah, mir läuft schon das Wasser im Mund zusammen. Ach so, Marc, da kannst du ja nochmal das Wassergeräusch also ehrlich gesagt, bitte machen. Was dir da im Mund zusammenläuft, das ist kein Wasser. Nein, das ist bakterienversetzter Speichel. Marc, du musst das Wassergeräusch bitte nochmal machen. Ja, bitte einmal ein Wassertropfen. Warte. Hammer. Ich muss pullern. Neben diesen Trinkwasserbrunnen gibt es auch weitere Initiativen. Eine, die ich ausfindig machen konnte, ist von TipTap e.V. Das ist eine Riefelstation. Auch da gibt es eine Karte, riefel-deutschland.de, die Karte von morgen. Und da verlinken wir auch. Da sieht man Riefelstationen für Wasser, kostenfreie. Mhm. Die sind aber meist indoor, also in Apotheken, in öffentlichen Gebäuden. Mhm. Und da gibt es auch verschiedenste Varianten. Da geht es tatsächlich nur darum, Menschen Wasser verfügbar zu machen und Plastikmüll zu sparen. Das ist nämlich der große Ansatz, der noch dahinter steckt, hinter diesem Refill-Thema. Und als ich in Chemnitz auf dieser Bahnanlage war, den Sonntag, wo es ja auch in Chemnitz sehr heiß war, aber ich glaube nicht ganz so heiß wie hier, aber trotzdem bullig heiß, haben wir auch den Hinweis bekommen, hier gibt es gutes Trinkwasser, wir können unsere Wasserflaschen gerne dort nachfüllen. Naja. Na? Ja. Wohl dem, der immer eine Wasserflasche mit sich führt. Ja, aber das ist eine Sache. Das ist die Sache, die sich vielleicht daraus entwickeln wird. Wie ist es prinzipiell bei euch? Ja, du hast jetzt hier gerade eine Flasche Wasser. Eine jetzt meine Frage. Trinkt ihr eher Trinkwasser oder trinkt ihr, also eher aus der Leitung oder aus der Flasche, also sprich aus dem Supermarkt? Eher aus der Leitung. Leitung. Leitung. Ganz klar. Oh, das ist ein, überraschendes Ergebnis. Ist ein Match. Nee, weil es tatsächlich so, ein Hinweis auf eine Sendung, die da heißt WDR Ausgerechnet. Da gibt es eine Sendung bei YouTube, können wir gerne verlinken, Ausgerechnet Trinkwasser. Und nach meinem Gefühl ist nämlich eigentlich so 50-50. Also ich habe in der Familie definitiv. Und im Freund, ich kenne sehr viele Leute, die das Wasser aus der Leitung nicht verpönen. Mit dem Arsch angucken. Ja, seltsam eigentlich, weil, und das diese Sendung, die ich da gesehen habe, macht es eigentlich nochmal klar, es gibt keinen vernünftigen Grund, nicht aus der Leitung zu trinken. Ja. Weil das Wasser ist halt, es braucht 48 Stunden von gezapft bis in deine Wohnung. Mhm. 48 Stunden. Es gibt ja auch, klar gibt es Leute, die sagen, oh, das schmeckt überhaupt nicht, aber man kann sich ja auch leicht variieren, das Wasser. Ne? Es gibt ja zum Beispiel für die Hähne irgendwie so Zusatzventile. Ja. Das ist ja auch alles eine Glaubensfrage, glaube ich. Man könnte die Firma Air Up hinzuziehen. Ja. Dieses Zeug, wo man irgendwie ein bestimmtes Aroma riecht, was dann das dem Gehirn vorgaukelt, das würde nach irgendwas schmecken. Oder aber man hat frisch zubereiteten Holundersirup von der Nachbarparzelle bekommen. Ja. Damit pimp ich mir zu Hause immer jetzt das Leitungswasser neben dem Soda-Stream, der ein bisschen Kohlensäure versetzt. Genau, oder du pflückst dir halt. Also ich, was ich gemacht habe neulich war Basilikum. Mhm. Habe ich mir mal dann aber heiß aufgegossen. Und Minze oder Zitronenmelisse. Sehr gut. Heiß aufgegossen, kalt trinken, gute Sache. Man kann aber auch einfach mit Saft das Wasser nutzen. Kann man auch machen. Aber du kannst den Saft nicht so stark machen. Du kannst es aber auch pur trinken. Ja. Aber wie gesagt, ist ja jedem seine Sache. Ich will trotzdem, also in dieser Sendung, wie gesagt, wurde getestet 50-50. Hm. Und dann wurden die Leute gefragt, warum trinken sie, jetzt können wir das hier leider nicht nachstellen, warum trinken sie lieber aus der Flasche, also lieber aus dem Supermarkt? Hm. Und da war immer, ist bessere Qualität, ist besser in der Leitung, im Trinkwasser, wer weiß, was da drin ist. Also das ist wohl eher den Legendenstatus, aber ich finde es okay. Definitiv. Weil da stecken Unternehmen dahinter und die beschäftigen Leute. Also alles fein. Kauft euer Wasser weiter in der Flasche. Völlig fein. Ja. Und jetzt mal ein interessanter Fakt und ihr müsst raten. Okay. Nehmen wir an, ein Liter stilles Wasser kostet ganz günstig 18 Cent. Also wirklich jetzt günstiges Supermarktwasser. Wie viel Leitungswasser würdest du für diese 18 Cent bekommen? Für 18 Cent? Ein Liter ist gekauft sozusagen und aus der Leitung würden da, glaube ich, 10 Liter kommen locker. Okay. Nein, mehr. Nein, mehr. Wasser ist ja richtig günstig eigentlich im Vergleich dazu. Und zwar, du sagst 10 Liter, das würde ja heißen, ein Liter Leitungswasser würde 1,8 Cent kosten. Hm? So, jetzt sage ich, ein Liter Wasser aus der Leitung ist noch preiswerter. Also ich tippe mal so 30 Liter. Okay. Also, ich löse auf. Man würde 100 Liter Leitungswasser bekommen. 100? Ja. Und zwar bei der Rechnung, dass ein Liter Leitungswasser 0,00181 Euro kostet. Mhm. Es ist wohl so, wenn ich jetzt mich nicht verrechne, der Kubikmeter, was ja 1000 Liter entspricht, der Kubikmeter Wasser kostet, glaube ich, 1,8 Cent. Grob 2 Cent. Ah, okay. So. Jetzt, warte, jetzt haben wir mit 18 Cent gerechnet. Machen Volvic, wir alles richtig. Pass auf. Pass auf. Ein Volvic kostet 80 Cent der Liter. Hat aber auch viele Liebhaber. Ja, und überleg mal, wir sind gerade bei 18 Cent gewesen. Jetzt lass uns das mal, du kriegst das Vierfache. Also das Vierfache von den 100 Litern. Das heißt, du würdest für denselben Preis wie eine Volvic-Literflasche würdest du 400 Liter Wasser bekommen. Mhm. In der Sendung haben sie einen Wert genannt und den will ich einfach nennen, damit man es nochmal bildlich hat. Da sagte er, ein Liter Wasser aus der Flasche ist so viel wie 250 Liter, müsste eine Badewanne sein, aus der Leitung. Mhm. Donnerwetter. Ja. Und er hat das noch bildlicher gemacht. Er hat gesagt, 2-Euro-Münze genommen, hat gesagt, so viel gibt ein Mensch im Jahr für Leitungswasser aus, wenn er es trinkt. Mhm. Und dann hat 300 Euro aus dem Portemonnaie geholt und hat gesagt, so viel geben die Leute aus. Also er hatte auch Gruppen gesplittet, er hatte Leute gefragt und hat gesagt, links alle die Leitungswasser, rechts alle die Flaschenwasser. Und er hat gesagt, so, ihr 2 Euro und ihr 300 Euro. Da sind ein paar Leute die weite Seite gewechselt. Ah, okay. Weil jetzt sehen erstmal alle, bewusst die, geworden. Die aus der Leitung trinken, links die ganzen Vollidioten. Ja. Ja. Aber, also wie gesagt, ich find's völlig okay, wenn man da anderer Meinung ist. Und sie haben tatsächlich auch einen Test gemacht. Sie haben Leitungswasser in eine Saskia-Flasche von Lidl abgefüllt. Kennt man ja. Leitungswasser in eine Volvic-Flasche. Und dann haben sie gesagt... schmeckt ja wie von Lidl. Dann haben sie gesagt, kostet mal, was schmeckt dir besser? Ja. Und die Leute, die Leitungswasser aus der Volvic-Flasche getrunken haben, die haben gesagt, hier, also ganz klar, man schmeckt... Ey Jungs, trinkt, kauft euch eine leere Volvic-Flasche, trinkt euer Leitungswasser aus der Volvic-Flasche. Aber und alle werden euch bewundern. Genau. Aber heißt das, eigentlich ist da noch Luft nach oben und man sollte, weil Wasser ja auch eine Ressource ist, die... Das teurer machen. Genau, darauf wollte ich hinaus. Ja, wir wollen es hoffen nicht, wir wollen es nicht hoffen, dass das passiert. Interessant fand ich einen Supermarktleiter im Zuge der Sendung, also guckt euch wirklich gerne an, wurde, also wir sind durch einen Supermarkt oder so durch einen Getränkehoffmann oder irgendwas, so einen Getränkemarkt gegangen. Und es gibt ja so viel, also es war ein Raum voll mit verschiedensten Wassersorten. Mhm. Ne? Und dann fragte der Journalist oder Moderator auch, was wäre denn, wenn alle Leute auf Trinkwasser umsteigen würden? Und da hat er auch zugegeben, ja, dann würde der Laden hier leer sein. Dicht sein. Ne? Also deswegen, ich finde es überhaupt nicht verwerflich. Ich finde, es sollte jeder nach seiner Fassung machen. Wenn jemand Angst hat, dass er die Pille über das Trinkwasser aufnimmt und nicht auf diese Art und Weise verhüten möchte, dann... Aber man muss natürlich auch wieder den Daumen oder wie auch immer, den Infodaumen heben. Natürlich muss man auch da, hast du ja auch schon angesprochen, überlegen, wie ist der Umweltaspekt, wie ist die Lieferkette? Da gibt es halt natürlich auch Faktoren, ne, wo man vielleicht auch umdenken könnte. Also es werden natürlich immer Sachen im Wasser, im Trinkwasser gefunden, aber die wirst du im Mineralwasser auch haben. Mineralwasser wird aus einem Brunnen geholt, also von der Quelle quasi. Ja. Und beim Mineralwasser darf lediglich Eisen entzogen werden und sonst darf da chemisch gar nichts gemacht werden. Ja. Also klingt erstmal alles ganz gut, aber wenn ich dann überlege, dass so ein Mineralwasser im schlimmsten Fall dann ein halbes Jahr in einer Wasserflasche ist, in einer Plastikflasche ist. Und Nachhaltigkeit, ne? Ich meine, es muss abgefüllt werden. Ne? Ja. Also. Oh, da hängen so viele Arbeitsplätze. Ja, genau. Nee, alles gut, so gerne. Also finde ich, wie gesagt, ich finde es völlig in Ordnung. Tour de France ist ja gerade vorbei. Ja. Wahnsinn. Ja, ja, also. Aber da soll sich jeder sein eigenes Bild haben, seine eigene Vorlieben. Eine Sache hat mich komplett überzeugt, was Wasser bezahlen oder so aus für viel Geld. Ich glaube, es war 7 Liter das Wasser, 7 Liter der Liter, so im Restaurant. Und der Moderator, überzeugter Trinkwassertrinker, sagte, er hat noch nie so ein geiles Wasser getrunken. Ah, okay. Und kam dann auch zu der Erkenntnis, also wenn ich Durst habe, so im normalen Alltag trinke ich halt Leitungswasser. Aber wenn ich mal mir was gönnen will oder mal Freunde zu Besuch habe oder so, dann kann ich doch so ein richtig teures Tafelwasser auf den Tisch stellen. Das war völlig in Ordnung. Absolut, also, ja. Als Alternativgetränk zum normalen Wasser, das zu sehen. Nee, ich sage auch mal, wenn ich Besuch habe und sage so, na, möchte was trinken in Wasser und so, und dann sagen die, ja, aber mit Kohlensäure, dann nehme ich auch Leitungswasser und mixe das dann so ein bisschen. Nein, Quatsch, meine ich nicht. Nee, aber das ist abgefüllt in die Evian-Flasche. Genau. Und präsentiere das dann so vor dem Gast. Und da, hier, wie so eine Weinflasche, ja. Genau. Aber, das ist tatsächlich so, wenn ich Leuten Wasser anbiete, frage ich immer aus der Leitung, weil klar ist, dass es Leute gibt, die wie Veganer oder Vegetarier bestimmte Standards halt nicht haben wollen. Das Blöde ist nur, bei mir ist immer so gewesen, mit Sprudelwasser kam aus der Flasche. Ja, wenn du aber so einen Sodamax hast, dann ist ja die wahrscheinlich, oder so ein Sodastream oder wie diese Aufsprudler auch heißen mögen, dann ist ja trotzdem, dann ist ja komplett klar, dass du Leitungswasser nimmst. Weil es wird doch niemand schmeckst du ja dann. Wasser aus dem Laden kaufen und das aufsprudeln. doch kann auch sein, wer nicht daran glaubt. Das Seltsame ist tatsächlich, und da werde ich mal ein Auge drauf werfen, ich habe ja, wie gesagt, Leute in der Familie, die kein Leitungswasser trinken, aus religiösen Gründen oder keine Ahnung warum, ne? Also aus ihren Gründen halt. Echt? Ja, frag doch mal deine Mutter. Und die nehmen ja dann, die nehmen tatsächlich immer Sprudelwasser, aber die machen sich jetzt auch selber mit dem Sodastream oder welches Gerät auch immer man im Einsatz hat, sprudeln die sich Leitungswasser auf. Es ist ja dann immer noch Leitungswasser. So ist es. Mit Sprudel halt. Ja. Nein, aber das Beispiel, was du vorhin genannt hast von dem Reporter, finde ich, so ist es ja auch, ne? Du hast zu Hause, selbst wenn du selber nur Leitungswasser trinkst, wenn du Besuch kriegst, dann hast du halt eine Alternative da. Ja, also ausgerechnet Trinkwasser vom WDR mit Herrn Assmann. Lohnt sich anzugucken. Wir verlinken es auf jeden Fall in den Shownotes. Ja, von unseren Gebühren bezahlt. Müssen wir empfehlen. Müssen wir auf jeden Fall empfehlen. Ist nämlich also genauso kostenlos wie Leitungswasser. Ja, also genau. Vermeintlich kostenlos. Milchmädchenrechnung. Ja, aber spannend. Also René, unser Verbraucherexperte hier. Ja. Vielen Dank. Ich möchte das Anteile an dem Geld, was ihr zukünftig spart, dass ihr das einem guten Zweck eurer Wahl zugutekommen lasst. Kann man so machen. Na? Meine Kontonummer steht im Abspann. Wird am Schluss eingeblendet. Genau. Oh, das Wetter kippt gerade wieder. Ich habe soeben einen Tropfen abbekommen. Nee, das war René mit seiner feuchten Aussprache. Sorry, dann müssen wir jetzt schnell werden. Das möchte ich ihm nicht unterstellen. Wir haben um 17.14 Uhr waren wir schon voll im Gange. Jetzt ist es 18.12 Uhr. Ja, das ist ja perfekt. Ne? Eine Sache muss ich noch loswerden. Auf jeden Fall. Euch interessieren ja immer total spannende Bahnansagen. Ja. Und da habe ich auch eine aus dem ICE. Natürlich, ihr wisst es, ich bin von Berlin nach Leipzig in umgekehrter Wagenreihung. Mit der ersten Klasse gefahren. Und die war total entspannt, war nicht so überfüllt, ne? war gut. Und während der Fahrt kam dann irgendwie die Ansage, so nach dem Motto, ja, der Zug ist ja richtig voll und dem Zugpersonal würde uns sehr gut freuen, wenn die Fahrgäste ihre Taschen von den Sitzen nehmen und dann in die dafür vorgesehenen Ablagen stellen würden, damit andere Fahrgäste sich auch noch hinsetzen können. Wo man sich dann einfach nur schön, dass an man Kopf sowas fasst. Ansagen muss, ja. Ja, wollte ich auch sagen. Also, willkommen im Leben. Meine Lieblingsansage ist natürlich bei der Berliner U-Bahn. Und ich versuche das jetzt mal nachzuspielen. Und berlinerisch? Genau, selbstverständlich. Mit dem Fahrrad nicht in den ersten Wagen! Und auch genauso übersteuert, ja, natürlich. Genau so. Ich habe versucht, nichts daran zu verändern. Hier ist gerade eine News reingestolpert. Ja. Abgesagt. Bauarbeiten auf der U5. Zwischen Frankfurter Allee und Biesdorf Süd. Abgesagt. Na. Die BVG sagt die geplanten Baumaßen auf der U5 ab. Die ursprünglich für den Zeitraum vom 30. Juni bis zum 31. August geplanten Baumaßnahmen auf der U5 wurden kurzfristig abgesagt. Aha. Wegen mangelnder Kundenbeteiligung. Das muss ich kurz, weil die eruieren. Vom 25.06. witzig ist, dass der Beitrag, in dem das steht. Von vor 5 Wochen, vom 1. April. Guck mal, komplett durchgestrichen. Den Beitrag, also da oben das ist der Beitrag, der über diese Bauarbeiten und hier ist das rot, die Änderung und der ganze Text ist durchgestrichen. Ja. Knaller. Und ich habe ja auch die Bestätigung. Ja. Gute Nachrichten für alle Fahrgäste der U5, die zwischen Frankfurt Allee und Tierpark Ankirchen Bauarbeiten an einer Weiche wurden vorerst abgesagt. Weitere Informationen. Lass doch die Weiche einfach kaputt gehen. So, wenn Stefan das jetzt auch per WhatsApp persönlich bekommen hat vom BVG-Vorstand, dann muss es wohl stimmen. Das ist ja krass. Und ich hatte mich schon gewundert, weil es sind noch keine Schilder auf den Bahnhöfen zu sehen. Mhm. Gestern habe ich diese gelben Tafeln gesehen, aber da stand noch nichts drin. Und heute waren die weg. Das erklärt's. Ja, siehst du. Gut. Da ist wohl der Bauarbeiter krank. Da enden wir fast noch mit sehr, sehr guten Nachrichten, diesen Podcast. Ja, die guten News war das. Hervorragend. Schön, schön, schön. So. Ja, wie sieht's aus? Wollen wir ein bisschen lustiger sein endlich? Wir können es ja mal versuchen. Marc hat schon die Seite aufgeschlagen. Wenn Marc sein Handy in die Hand nimmt, dann denke ich immer, entweder rappt er jetzt gleich los oder er erzählt einen Witz. Ja, ne? Ich rappe gleich los. Ja, kennst du das nicht? So Handy und dann im Tonstudio vom Mikrofon. Er macht einen TikTok. Nein, sowas kenne ich nicht. Kennst du nicht, okay, dann macht er nichts. Ich bin nicht Fraktion Hip-Hop, ich bin Fraktion Techno. Achso, ja, da singt man seltener. Techno ist mit ohne singen. Ja. Mit ohne singen. Gut, dann würde ich sagen, Stefan. Ja. Nee. Ansage. Ach so. Herzlich willkommen zum Witzbattle in Folge 167. Und wir haben natürlich den Zufallsgenerator genommen und Marc fängt an. Man kennt diesen Satz. Ich habe nichts gemacht, das war schon so. Das ist entweder die Reaktion von Kindern, die etwas kaputt gemacht haben, oder aber die von Eltern am Computer. Mhm. Allerdings. Ja, ich werde heute vom Postillon den Beitrag aufgreifen mit 50 französischen Übersetzungen ins Deutsche. Ich weiß nicht, ob ihr da schon mit dem Boot wart. Ich werde es jetzt nicht als Rätsel gestalten, sondern einfach mal im Viererblöcken welche ablassen. Mhm. Das deutsche Wort für Voyeur, Brumpfzeuge. Pissoir, Hahnwanne. Baguette, Knüppelbrot. Und Genie. Gehirnhühne. Gehirnhühne. Sehr schön. Stefan, kannst du das toppen? Bestimmt. Ich frage für einen Freund. Jetzt kommt Kinderwitz. Pass auf, nee. Maus und Elefant. Also geht euch das auch so? Man findet ja immer wieder mal Geld so in den Taschen von Jacken, ne? René hat ja auch eine Jacke an. Aber die Frage ist es meine eigene Jacke? Ja, ne, und pass auf. Und ich habe jetzt angefangen, da intensiver immer in den Jacken zu suchen, ne? Das Problem ist halt, also es wäre halt einfacher, wenn die Leute nicht so schnell laufen würden. Genau. Zwei Arbeiter müssen ein Klavier in den 10. Stock tragen. Das passiert schon mal. Nach ein paar Minuten machen sie erschöpft Pause. Da meint der eine zum anderen: Ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht für dich. Ja, die gute ist, wir sind schon im 7. von den 10 Stockwerken. Und die schlechte ist, wir sind im falschen Haus. Ja. Sehr schön. So, weitere Eindeutschungen aus dem Französischen. Friseur, Schopfgärtner. Oh, sehr gut. Rendezvous, Lechtstreffen. Dessous, die sogenannte Schmachtkluft. Wie? Und zu guter Letzt, Fetischist ist ein Sonderlüstling. Mm, ein Sonderlüstling? Ja, ein Sonderlüstling. Sonderlüstling. Magst du Sonderlüstling? Aha. Sehr cool. ich möchte gern Millionär werden, so wie mein Vater. Wie, dein Vater ist Millionär? Nö, aber er möchte gern. Genau. Das läuft ja heute hier wie geschnitten Brot. Der Sportlehrer zur Klasse: Wir machen heute den Übungen. Entschuldigung, das heißt die Übungen. Mhm. Ja, alle Sperre zu mir. gut, weiter geht's mit Französisch. Alle Sperre zu mir. Idee ist der Schädelfunken. Oh. Dann haben wir die Quarantäne oder auch die sogenannte Siechhaft. Mhm. Siechhaft. Dann wusste ich, dass der gefällt. So, dann kommen wir auch schon zum Ende und gleich zum Highlight. Wir haben die Toilette, den sogenannten Kotthron. Und mein Highlight ist die Revolution oder wie ich sie auch gerne nenne, Wummswandel. Wummswandel. Ja, Wummswandel. Also, die komplette Liste gibt es auf dem Postillion. Wir verlinken das auf jeden Fall in den Shownotes. Da gibt es insgesamt 50 Übersetzungen in dieser Form. Schön. Dankeschön für diesen Beitrag, lieber Postillion. Na, das passt doch. Ich habe mir bei Amazon ein Huhn und ein Ei gekauft und in der nächsten Folge kann ich euch sagen, was zuerst da sein wird. Ein Klassiker. In der Schule sagt der Lehrer zu seiner Klasse: Also wer die nächste Frage, die ich gleich stellen werde, richtig beantwortet, darf nach Hause gehen. Auf einmal fliegt ein Stift nach vorne und der Lehrer: Wer war das? Und Fritzchen antwortet: Das war ich, bis morgen. Ja, clever. Ein cleverer Fritzchenwitz. Ja, sind wir durch? Bonus. Ab, war das schon dein Bonus? Stimmt, du hast ja gerade einen Bonuswitz. Ja, dann ich liefere noch einen, der mir so in Erinnerung ist, und zwar Omelette. Das ist natürlich eingedeutscht der Eierlappen. Ein Eierlappen. Okay. Na, pass auf. Ich habe mir online neulich eine neue Brille gekauft, ja. Das Problem ist, die haben leider nur die Gläser geliefert. Seitdem bin ich vollkommen fassungslos. Ja. Ja. Ich schließe gerne einer Weisheit des Tages. Warte. Ich würde, bevor wir die Weisheit, ich würde sie gerne am Ende lassen. Ich habe dann auch noch eine. Eine Sache fällt mir gerade noch ein, die wollte ich unbedingt loswerden. Weil du ja auch gleich, oder du hast ja schon bezahlt wahrscheinlich hier die Getränke, die du geholt hast. Es ist ja neu, dass man da auswählen muss, wie viel Trinkgeld man gibt. Hast du bar bezahlt? Ja. Ach so, wenn man mit Karte zahlt, dann hat man jetzt so, wo du dann einen Button klicken musst und du musst bewusst weiterklicken. Und normalerweise ist die Idee ja die: Dir wird das Gerät hingehalten, du siehst den Preis, wählst einen Button aus, hast drei Stufen und sagst bezahlen oder weiter. Und bei mir war neulich am Alex Eis essen, saß in so einem kleinen, in so einem großen Eiscafé und der Kellner, der spricht kein Deutsch so richtig, und der hielt mir dann auch das Gerät vor die Nase und ich war völlig verwirrt, weil er sagte, ich soll gucken und dann noch weiterklicken. Was ich erst im Nachhinein gemerkt habe, ist, er hatte für mich einen Trinkgeld vorausgewählt schon. Ach so. Ja, und das Lump. Das fand ich nicht so smart. Ausgewählt? Ja, er hat offenbar, statt mich den Knopf drücken zu lassen, hat er schon einen gedrückt und wollte mir jetzt nur, damit es rechtlich alles sauber ist, dass ich mir das nochmal angucke, ob das fein so ist. Ja. Dass er aber Trinkgeld ausgewählt hat, habe ich ja gar nicht mitbekommen. Ich dachte, wäre mit und ohne Mehrwertsteuer, weil so schnell kann er im Kopf auch nicht nachrechnen, ob die 3 Euro Unterschied jetzt 19% Mehrwertsteuer waren oder ob er den Trinkgeld-Button gedrückt hat. So schnell wird man übervorteilt. Ja, aber ich muss dazu sagen, ich wollte ihm natürlich dann Trinkgeld extra geben, was so ungefähr dem entsprach, was er sich schon selber ausgesucht hat. Hat er gern genommen. Das hat er dann aber abgelehnt, wo ich ein bisschen irritiert war und wo für mich dann den Sinn ergeben hat, dass er bereits Trinkgeld genommen hat und dann zumindest nicht so dreist war, mir noch die anderen auch abzunehmen. Ja. Und da muss ich ja mal einhaken und sagen, ist es schön, dass du auch mit Karte in einem Restaurant bezahlen konntest. Das kann man ja auch nicht mehr überall. Gut, ich glaube, wir haben ein Thema fürs nächste Mal, wie sich anhört. Das werde ich auch nochmal recherchieren, weil mir ging es in Chemnitz jetzt auch wieder so. Ich auch so meine Gedanken hatte. Aber da kommen wir. Ich würde gerne meine Weisheit loswerden, weil dann kann ich auch bald meine Gelbheit loswerden. Ja. Ich muss nämlich tierisch pinkeln. Ach so, okay. Er hat Druck, der Mann. Dann deine Weisheit, meine Weisheit, Ende. Okay. Aufsager. Oscar Wilde wusste schon, heute kennt man von allem den Preis, aber von nichts den Wert. Das ist sehr gut. Das ist sehr, sehr gut. Passt in unsere Zeit. Und vor allen Dingen in unsere Nachhaltigkeitsgedanken. Ich habe meine Weisheit des Tages ist, wir glauben, Erfahrungen zu machen, aber Erfahrungen machen uns. Ui, bling. Ja, denn wir sind die Summe unserer Erfahrungen. Das war der Gedankenblitz. Gut, dann würde ich sagen, entlassen wir Marc auf die Toilette. Ja. Wir hören uns in bevor zwei Wochen ihr noch wieder. Platzt. Ja. Genau. Ja, vielen Dank. Pissen, pissen, pissen. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt in Folge 167. So ist es. Am 25. Juni 2025. Ja. Schalten Sie auch in zwei Wochen wieder ein, wenn Sie Stefan sagen hören. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Meisten Berlin Podcast. Und jetzt heißt es wieder, mach eine schöne Restwoche. Tschüss. Tschüss. Und hier sind die Outtakes. Hallo und herzlich willkommen. Stefan, nicht so neuen Podcast mit Stefan und René. Oh, das ist. Ach, und dem Marc. Das ist ein guter Ton. Das ist ein Ton, wie ich ihn liebe. Ja, ist ja auch meine Bassstimme. Ich wollte übrigens dich noch bitten, Stefan, dass du mir ein Zertifikat ausstellen kannst. Für was? Für Dummheit? Nee, so ein Pegelzertifikat. Okay. Weil ich könnte dich sonst so einstellen. Nee, das ist doof. Oh ja, jetzt höre ich selber wie übersteuert. Wenn ich da jetzt reinschreie, dann bist du tot. Ich könnte dich auch so einstellen. Sag mal was. Hallo. Ja, wunderbar. So ist sehr gut. Hallo, hallo. Oh, warte mal. Hallo, hallo. Mein Name ist Marc und heute sende ich mit der Stimme von... Soll ich dir mal was sagen, Stefan? Würde Marc so wie ich ins Mikrofon sprechen, hätte der einen Hammerton. Aber Marc, der bevorzugt ja diese Form von Ton. So, ich bin Marc, hallo. Heute hört er mich mal so. Und so, und so, und so, und so, und so. Wir warten auf ihn, bis er da ist. In dieser Zeit werde ich mal zum Zettel greifen, mich mit den heutigen Themen vertraut machen, nochmal in mich gehen, tief durchatmen und mir ein bisschen Me-Time gönnen. Oh, warte mal, jetzt bist du aber lauter als ich, das mag ich gar nicht. Das ist, als wenn du auf der... Smoking is not good for well-being. Als wärst du auf der Hühnerstange über mir. Guck, ja, bin ich ja sowieso auf der Karriereleiter. Du hast ja wieder schöne mit einem Sternchen, ein Favoritensternchen. Nee. Das ist, ich habe meine Projekte. Sterne-Folge. Meine Projekte sind in Notion mit einem Icon markiert. Es gibt Stern, es gibt Handshake, es gibt ein Herz und es gibt ein Kleeblatt. Ein Besen. Ein Besen kann weg. Nee, also ich erkläre es dir. Der Stern steht für Dinge, die mir persönlich wichtig sind. Sehr dazu gut. Gehört dieses Projekt. Ja. Der Handshake ist, wo ich anderen Menschen helfe. Mhm. Wovon ich also quasi dann nicht müsste so doch dann auch hier sein. Nee, der Stern ist ja mein Hobby. Ach so. Ja. Das Herz ist Beziehung, also Stärkung der Familie und von Partnerschaften und Freundschaften. Und der Besen ist, aufräumen. So, die erste halbe Stunde schon rum. Und wie ich anhand von Marks Armbelegung sehe, kostet die Bratwurst mehr als 3 €. Ja, da gehst du wohl eher. Was war drin? Gehst du wohl hungrig nach Hause? Ich bin nicht hungrig. Ich hätte jetzt einfach nur gesagt. Bin ich hungrig? So eine unter 3 € Bratwurst hätte ich mir jetzt voll gegönnt. Ich habe übrigens dazugelernt, mir das beim Profi abgeguckt, namens R.G. Oh. Stift. Nein, du hast das nur halb professionell dir abgeguckt, weil dein Stift ist mit einer Klickermine. Weil der klackert. Und dann wären wir jetzt auch schon beim Witzbattle. Thank you. Ganz pünktlich zum Witzbattle ist der Marc dabei. Ja, jetzt ist er auch dabei. Wo wir gerade von Glück sprachen, du hast keins. Nee, sag mal. 4,20 €. Ah, nee, das ist über meine... Das ist weit über deinem Limit von 3 €. Und ich bin mir nicht sicher, ob Brötchen und oder Senf schon mit dabei sind. Das wollen wir mal dazu sagen. Wir hatten extra. Letztens haben wir den Preis noch verteidigt. Wir können ihn noch heute verteidigen. Mir ist einfach nur eine 3 € Bratwurst, muss ich ganz ehrlich gestehen. Oh, da gibt es einen Trick. Basilikum. So ein Regenschirm, ne? Nee, Basilikum soll die Wespe fernhalten. Kannst du mal schnell in deinen Garten. Weil Wespen mögen keine Cola mit Basilikum. Ja. Wahrscheinlich. Ich auch nicht. Da liegt eine nackte Frau. Ich wollte jetzt irgendwas Geiles machen, aber ja, ich kann mich leider nicht erinnern. Richtig. Ich hätte mich auch gerne eingepegelt, aber die haben hier keine vernünftigen alkoholischen Getränke. Wolltest du nicht einen Radler? Ja, genau. Das wollte ich. Ach so. Aber das gibt die Karte nicht her. Sind wir so breit? Ich lasse mein Handy. Marc, du hast den Pegel im Blick. Du siehst auch, wenn das Gerät ausgeht, ja? Ich bin der Erste, der hört, wenn es ausgeht. Ah ja, okay. Stimmt, du hast ja Stecker in den Ohren. Ich habe Stecker in den Ohren. Keine Bohnen, sondern Stecker. Gut. Wollen wir anfangen? Yes, Sir. So. Wird mal spontan. Wir haben hier leider eine kleine Baumaßnahme, deswegen zieht sich das jetzt noch ein bisschen. Wird jetzt ein bisschen lauter kurz? Ja, die Frage ist nur, warum? Ja, scheiße hier. Scheiße. So ein Mist hier. Ja, sehr schön. So. Wir wissen ja, Marc kann Geräusche machen. Schraube sitzt. Herzlich willkommen beim erotischen Podcast. Heute geht's um Feuchtigkeit. Ja, mir so voll nach Wasser lassen gerade. What a game, what a podcast. Ja. Das passt doch gar nicht. Das ist doch super, ne? Das passt wie die Faust aufs Auge. Ach so? Kriegst du das direkt lückenlos da rangeschlossen? Ja, bestimmt, bestimmt. Perfekt. Willkommen beim erotischen Podcast. Heute geht es um Feuchtigkeit. Ja, mir so voll nach Wasser lassen. Leute, what a game, what a podcast. Völlig zusammenhangslos. Nein, okay. Warum Leute? Ja, das kann ich doch rausschneiden. Nee, kannst du nicht. Wir machen das normal. Okay. Marc, weniger französischen Podcast, männlicher? Hallo. Lieber männlicher, ja. Also ja, ich würde sagen, du kriegst was. Willkommen beim erotischen Podcast. Heute sprechen wir über Feuchtigkeit. Ja, wir sind auch gerade voll nach Wasser lassen. What a game, what a podcast. Stefan entscheidet, du hast drei Auswahlmöglichkeiten. Das kann ja was werden. Ich glaube, wir stoppen jetzt die Aufnahme. Ja. Stopp. Drück mal auf Stopp, Marc, bitte. Drück doch mal.